Wir sind in Amsterdam, in der Manixstraat, in dem alten, düsteren Bau des Polizeipräsidiums, in einem großen, grauen Raum der Mordkommission. Eines Tages war hier aus unerklärlichen Gründen ein komplettes Schlagzeug abgestellt worden. Keiner wusste von wem. Das ist Adjutant Hrebstra, ein Mann, der die Welt mit leichten Zweifeln akzeptiert. Um die 50 und verheiratet, wenn auch nicht glücklich. Zerknitterter Anzug aus bestem britischem Material, dunkelblau mit Nadelstreifen, silbergrauer Bürstenhaarschnitt. Ich bin nicht eitel. Vor langer Zeit hatte er als Drummer in der Schulband gespielt und als das Schlagzeug da plötzlich in seinem Zimmer stand, hatte er es angeschaut und sich geweigert zu ermitteln, wer der Eigentümer sein könnte. Nach einigem Üben hatte er zu seiner alten Form zurückgefunden. Und das ist Brigadier de Chia, der mit dem Adjutanten das Zimmer teilt und ihn gern auf der Querflöte begleitet, die ebenfalls aus seiner Schulzeit stammt. Nur so zum Spaß. 10 Jahre jünger und Junggeselle, den tadellosen blauen Jeansanzug von einem illegal eingewanderten Türken maßgeschneidert, den Seidenschal locker ins offene Hemd gesteckt und den breiten Schnurrbart sorgsam nach oben gebürstet. Ein hübscher Mann, wie die Frauen sagen. Wann immer die Gelegenheit sich bot, improvisierten sie gemeinsam. Ganz leise natürlich, denn leise spielen ist die wahre Kunst. 2 ganz gewöhnliche Männer in einem großen grauen Zimmer in der Manixstraat in Amsterdam. Denn Amsterdam ist eine freundliche Stadt. Ja, Amsterdam ist eine freundliche Stadt. Rattenfang oder die Sache der Friesen. Kriminalhörspiel von Peter Micheladiges nach dem Roman von Jan-Willem van de Wittering. Findest du nicht auch, dass in Amsterdam nie was passiert? Aber es war etwas passiert. Hofdachent Duke Algra hatte in der Nacht beim Osterdock ein brennendes Ruderboot gesehen. Und der Chef des städtischen Gartenamts, Waling Bjarda, hatte am frühen Morgen das ausgebrannte Boot am Kai gefunden, mit einer verkohlten Leiche darin. Duke Algra und Waling Bjarda stammen beide zufällig aus Friesland. Merkwürdig. Ich bin doch auch Friese. Meine Eltern kommen schließlich aus Harlingen. Noch wusste keiner, dass auch die Leiche eine friesische Leiche war. Ich komme nun mal leider aus Rotterdam. Hrebstra lächelte gerührt. Wir müssen zum Leichenschauhaus. Im Leichenschauhaus sah der Pathologe schon auf die Armbanduhr. Ich habe Mittagspause. Wie weit sind Sie mit der Leiche, die im Boot verbrannt ist? Ach, die. Er zog ein paar Plastiktücher zur Seite. Ein Mann, hoch in den 50ern, 1,70, wenn er aufrecht stünde. Ging aber offenbar in gebückter Haltung, als hätte er ständig einen Schubkarren geschoben. Straßenarbeiter oder Bauer vielleicht. Kleider, Schuhe? In der Laborabteilung. Zähne? Da im Plastikbeutel. Hrebstra runzelte die Stirn. Ist das Gold? Eine Menge Gold. Die Überbleibsel des Schädels blickten doch hier aus dunklen, rußgeschwärzten Augenhöhlen an. Sehen Sie mal. Der Pathologe hob ein Röntgenbild in die Höhe. Hübsch. Nicht wahr? Im Grau der Aufnahme zeichneten sich Flächen und Punkte ab. Was sehe ich denn da? Die Rückseite des Schädels. Soweit vorhanden. Aber da. Da ist ein kleines Loch. Direkt am Rand. Kann ich die Aufnahme haben? Dann nehme ich die Zähne. Im Labor bekamen sie die Auskunft des Experten. Das Loch stammt von einer Kugel. Kleinkaliber. Durch den Hinterkopf eingetreten und durch die Augenhöhle wieder heraus. Jedenfalls wurde der Mann erschossen. Und was ist das hier? Überreste eines Kugelschreibers. Billiger Stift mit einer Reklameaufschrift. Die Buchstaben sind verbrannt bis auf URL. Im Präsidium holte der Rier erst einmal Kuchen aus der Kantine. Und jetzt, was willst du machen? Die Zähne oder den Orl? Ist mir egal. Hrebstra warf einen Gulden. Die Königin ist Orl. Das Bild der Königin lag oben. Du machst Orl. Der Kommissaris saß zart und unscheinbar auf seinem mit Löwenköpfen verzierten Stuhl hinter einem auf Löwenpfoten stehenden Schreibtisch. Die Friesensache. Der Kommissaris hielt sich selbst auch für einen Friesen. Schließlich war er in Jure geboren. Habt ihr schon was rausgefunden? Zähne. Orl. Also? Mein Zahnarzt meinte, dass dieses Gebiss gut und gerne 30.000 gekostet haben dürfte. Aber nach Ansicht des Pathologen hat der Tote Zeit seines Lebens schwer gearbeitet. Das sind doch recht widersprüchliche Fakten. Wer ist der Zahnarzt, der solche Millionärsgebisse macht? Es gibt ja nur einen einzigen, aber sein Anrufbeantworter sagt, dass er heute nicht zu Hause ist. Und was hat der Brigadier gefunden? Orl. Das sind drei Buchstaben aus dem Wort Orlochemaker. Uhrmacher. Sag bloß, du wüsstest schon was. Der Goldschmied, bei dem ich gerade war, ist auch Uhrmacher. Er hat ein Notizbuch mit den Namen seiner besseren Kundschaft. Und darin konnte ich den Namen Dove Sherjun lesen. Das ist ein friesischer Name. Du solltest nicht gleich anfangen zu fantasieren. Ich hörte von dem Goldschmied, dass Herr Sherjun sich bei ihm eine Armbanduhr für 1600 Gulden gekauft hat, vorige Woche. Diese Woche musste sie schon repariert werden. Er wollte sie heute früh abholen, ist aber nicht aufgetaucht. Rebstrans Blick verdüsterte sich. Dieser Sherjun wurde mir beschrieben als ein etwa 60-jähriger, derb wirkender Mann mit ungebildeter Ausdrucksweise. Sogenanntes Stadtfriesisch, ein Dialekt, den man in Leuwarden spricht. Und dieser Dove Sherjun, sagte der Goldschmied, hat einen krummen Gang, als ob er immer einen Karren schiebe. Aber er mache einen recht wohlhabenden Eindruck. Noch ein Friese. Rebstra brummte. Und wo wohnt dieser Minister Sherjun? In Dingjung, sagte der Goldschmied. Ich habe gleich angerufen. Eine Frau Sherjun sagte, ihr Mann sei auf Geschäftsreise. Arme Frau. Ja, das alles können auch einfach zusammengefummelte Zufälle sein. Der Kommissar streichelte sein Bäuchlein. Sei denn, Adjutant, dass dein teurer Gebissklempner es morgen bestätigt. Das tat er. Tatsächlich. Das ist meine Arbeit. Das Beste vom Teuersten. Und wem gehören die Zähne? Der Zahnarzt entnahm seinem vergoldeten Karteikasten eine Karte. Dove Sherjun, 37 Mille. Bar? In Tausendern, aus einer altmodischen Geldbörse. Er wurde ermordet. Dafür arbeite ich nun. Wollen Sie sich meinen Mund mal ansehen? Der Zahnarzt sah ihn sich an. Sie können den Mund wieder schließen. Ist was zu machen? Der Zahnarzt grinste. Bei Ihrem Gehalt? Es war ein strahlender Tag. Der Kommissaris begoss seine Begonie. Sein nagelneuer silberfarbener Citroën stand auf dem Innenhof und glänzte vor sich hin. Jetzt nach Friesland fahren. Das Telefon klingelte. Krebstra, die Zähne stammen von Dove Sherjun aus Dingjung. Wo sind Sie? In einer Kneipe, mein Herr. Und hier? Den habe ich gerade hier getroffen. Der Kommissaris dachte an das Vergnügen, mit dem neuen Auto eine längere Strecke fahren zu können. Und wissen Sie, wo dieses Dinges liegt? Noch nicht, mein Herr. Die Sache bedingt eine Eile. Der Rier kann mitfahren, alles klar? Das Telefon schwieg. Bitte? Unser Volkswagen ist hinüber. Der Kommissaris seufzte. Die Kupplung rutscht, der zweite Gang funktioniert überhaupt nicht mehr, der Auspuff ist los und überhaupt. Auf dem Innenhof steht ein neuer Citroën, silbergrau. Sie lassen dich hier nicht an Steuer, klar, Gottes Namen. Ein Traumwagen. Wie schnell fährst du? 100. Schafft er auch 200? Sie fuhren zweimal die polizeilich zugelassene Höchstgeschwindigkeit. Der Kommissaris sagte, dass die Sache höchste Eile erfordert. Der Mörder läuft schließlich immer noch frei rum. Eine Sirene heulte auf. Tolles Motorrad. Eine weiße Guzzi. Sie hielten. Der Polizist, ganz in schwarzem Leder, kam auf sie zu. Weht ihr eigentlich, wo gau ihr fährt bint? Der Polizist wirkte recht zart, hatte rote Lippen und Lidschatten auf den Augen. Sie sind also eine Kollegin? Die Polizistin blickte auf den vorgezeigten Führerschein. Adjutant, ich bin Wachtmeister Hilke Hilarius. Worum führ ich so gau? Warum fahren Sie so schnell? Wir sind dienstlich unterwegs und müssen nach Dingjum. Mord. Sache eilt. Wie us? Der Mord wurde in Amsterdam verübt, aber das Opfer wohnte hier bei euch. Wir müssen mit seiner Frau sprechen. Der Diekstorten ist völlig blockiert. Wie versorgt das Inschleppen der Maul- und Klauenseuche nur Friesland zu verhindern? Alle Last- und Leverwagen wird überprüft. Wir haben es aber eilig. Vom Motorrad her dröhnte das Funkgerät. Aus einer Wolke senkte sich ein schwarzer Punkt herab. 3417, bitte melden. Simtime, was gibt? Was machen Sie denn da so lange? Die Polizistin sprach eindringlich in ihr Mikrofon. Der Hubschrauber wurde größer und landete. Eine Tür klappte auf und ein ledergehüllter Arm forderte gebieterisch zum Einsteigen auf. Ich habe Höhenangst. Und so eigentlich haben wir es doch auch wieder nicht. Der Arm zog und die Polizistin und Rier stemmten das Adjutantengesäß nach oben. Der Hubschrauber setzte sich auf einer Wiese in Dingjung gleich bei der Reichspolizei ab. Zwei große Linden beschatteten das verwitterte Häuschen. Rebstra erklärte, um was es ging. Leutnant Sudema hätte sie einen freien Tag. Die Reise wurde in einem Land Rover fortgesetzt. An einem Gewächshaus hielten sie an. Leutnant Sudema war ein ruhiger, großer Mann in einem geflickten Overall. Er legte schöne, große Tomaten in durchsichtige kleine Dosen. Krebstra erklärte. Der Uwe ist hier jung? Ja, Leutnant. Der Leutnant füllte noch drei Dosen. Unser Dove. Jo? Erschossen und verbrannt. Der Leutnant stapelte seine Tomatendosen. Meine Frau Cheyun ist mit Giske, was meine Frau ist, gut bekannt. Die Steuerfahndung war hinter Cheyun her. Seine stahlblauen Augen blitzten kalt. Blutsauger sind es. Aber als Mörder betätigen sie sich meines Wissens noch nicht. Sie gingen in ein kleines Haus, das sich unter riesigen Bäumen verbarg. Giske Sudema schenkte Tee ein. Verführerisch schüchtern. Giske war ebenso kräftig gebaut und jung wie ihr Ehemann. Ihre Beine steckten in einer langen Lederhose. Und Stove ist also der? Wir glauben schon. Der auf nicht der. Der. Meinswegen können ihn alle Düvels holen. Stove ist ein Spitzbube. Krebstra witterte eine Spur. Wie meinen Sie? Da der Dover ein schlechten Menschen ist. Ein Chauvinist. Ich kann gern auf ihn verzichten. Tränen liefen ihr über die Wangen. Jetzt ist Mem wenigstens frei. Mem? Meine Frau Cheyun. Wir nennen sie Mem, weil sie so mütterlich ist. Tja, und Mem muss so viel leiden. Dover war genauso schlecht wie alle übrigen Menschen zusammen. Dover ist der. Wir laufen. Gute Viertelstunde. Die Cheyuns wohnen in einem Landhaus etwas außerhalb des Dorfes. Das Schönste, weit und breit. Leutnant Sudema lief mit langen Schritten voraus. Krebstra konnte kaum Schritt halten. Wie denken Sie denn über Dove Cheyun? Ein Lump. Und die Steuerfahndung? Hatte die etwas gegen ihn in der Hand? Das wünsche ich nicht einmal meinem ärgsten Feind. Einen Moment gingen sie schweigend weiter. Steuern. Die haben wir schon immer als ungesetzliche Last empfunden. Immer nur für euch Holländer zahlen, das passt uns Friesen nicht. Jetzt auch noch Mehrwertsteuer. Ich tausche mein Gemüse ganz einfach. So ging's früher auch. Schafe mit ihren langen Gesichtern schauten die Wanderer neugierig an. Dover war Viehhändler. Früher handelte er mit Rindern, aber die sind zu leicht zu erkennen. Schafe, die sehen alle gleich aus. Dove Cheyun hatte Schafe verkauft. Nach Algerien, in die Türkei und nach Marokko. Friesische Schafe. Mehr, als es in ganz Friesland überhaupt Schafe gibt. Sieh mal einer an. Das Haus inmitten der aufblühenden Sträucher und überschattet von den weitreichenden Zweigen einer Buche sah majestätisch aus. Eine gebückte Frau harkte den Kiesweg. Hoi, Ma'am. Hoi. Kollegen aus Amsterdam. Bringt schlechte Nachricht. Langsam glitt die Harke der Frau aus der Hand. Ist Dove tot? Mach sehen. Mem Cheyun lud die Männer zu einer Tasse Tee in die Küche ein. Daniels late, Mem. Dei Düvels, dei hefti nu. Dove war immer bang vor Feuer. Kieske kommt gleich rüber. Später besuchten sie die Kollegen in Leeuwarden und es war schon fast Abend, als Tahir sich zum Wagen des Kommissares zurückbringen ließ. Sorgt dafür, dass der Kommissares herkommt. Ich bleib dann gleich da. Ich bin hier sowieso nur ein Fremder. Ist ja gut. Ich werde schon eine kleine Beschäftigung für dich finden. Und du kannst dich dabei entspannen. Der Kommissaris war unzufrieden. Fahr ich nun nach Friesland oder nicht? Sein Rheumabein schmerzte und brannte. Rumgammeln. Er hinkte den Gang hinunter zum Computerraum. Du, Cheyun. Den haben wir schon für Adjutant Krebstra rausgesucht. Ist bei uns nicht bekannt. Wie viel taugt der Computer eigentlich? Der Computer weiß alles. Und wenn Sie Friese und Verbrechen eingeben, was spuckt der Computer dann aus? Viel zu viel. Die Beamtin tippte die Suchanweisung ein. Der Kommissaris blickte auf den Monitor. Ein grünes Blöckchen flackerte. Er sucht noch. Das grüne Blöckchen flackerte plötzlich ganz schnell. Und? Die Beamtin drückte mehrere Tasten. Down. Der Computer ist down. Nicht kaputt? Nein, bloß down. Er ist nur eben ausgestiegen. Gleich steigt er wieder ein. Wann ist gleich? Kann eine Weile dauern. Auch Hofdachrent Simon Cardoso war unzufrieden. Krebster und Dechir hatten ihm die Akten über den Fall Scheyun auf den Schreibtisch geworfen und hatten sich nach Friesland aus dem Staub gemacht. Schau dir es mal an. Und mach was. Toter Friese in verbranntem Ruderboot auf den Wassern des Osterdock. Ein altes Aluminiumboot, vorne ein Stück Eisendraht zum Festmachen. Cardoso nahm die Straßenbahn und lief am Osterdock die Kais auf und ab. Fehlt hier jemandem ein Boot aus Aluminium? Mir nicht. Aber endlich hatte er Glück. Ja, da hinten lag so eins. An dem Pfahl da, mit Eisendraht festgemacht. So ein alter Scheißkahn. Cardoso stand neben dem Pfahl und versuchte, sich in den Mörder hineinzuversetzen. Anfangen kann man überall. Sein Blick strich über die lange Häuserreihe an der Prinz-Hendrik-Kade. Zunächst einmal muss ich etwas essen. Er schlenderte auf ein chinesisches Restaurant zu, das Wohop hieß. Es war eine üble Kaschemme. Heißen Sie wirklich Hop? Wohop? Neonlicht strahlte kalt auf den geschorenen und polierten Schädel. Im hinteren Teil des Lokals saßen junge Chinesen mit bunten Hemden, goldglitzernden Zähnen und kurzgeschnittenen Frisuren. Karate-Chinesen. Nach dem Essen lief er ein bisschen in der Gegend herum. Der silbergraue Citroën war zur Hälfte schlampig schräg auf dem Bürgersteig geparkt. Hinten hatte er einen Aufkleber. FRL. Kein amtliches anerkanntes Kennzeichen. Die Abkürzung für Frieslan. Freies Land. Friesland. Cardoso rief im Präsidium an und gab die Nummer des Wagens durch. Ich kann's leider nicht für Sie überprüfen. Er ist unten. Cardoso verstand nicht. Der Computer. Down. Cardoso verstand noch immer nicht. Kaputt. Versuchen Sie später. Cardoso fuhr mit der Straßenbahn zurück, ging zum Kommissaris und berichtete. So, so. Wenn ich ein Foto von Chayon hätte, könnte ich mal die Gegend abklappern. Der Kommissaris nickte. Woher bekomme ich ein Foto? Von Rebstorf vielleicht, aber der ist in Friesland. Der Kommissaris seufzte. Ich wollte selbst nach Friesland fahren, weil ich einen neuen Wagen hatte, aber es kam mal wieder anders. Cardoso zündete sich eine Zigarette an. Rebstra untersucht den Fall dort und hier ist in Friesland, weil er nichts Besseres zu tun hat. Und ich fahre zwischen Amsterdam und Dingium hin und her, um guten Kontakt zu gewährleisten. So stellte ich mir die Bearbeitung des Falles vor. Und ich ermittle hier. Ja. Es war Feierabend. Zusammen standen sie vor dem Lift. Der Lift ist kaputt. Oder down, wie es jetzt heißt. Er hängt oben fest. Am nächsten Morgen saß Cardoso beim Kommissaris, als Dechir eintrat. Moin. Die Morgensonne ließ die blühende Begonienpracht auf den Fensterbänken leuchten. Ist meine Aussprache nicht gut? Die beiden sahen ihn verwundert an. Wir sind gewöhnt, guten Morgen zu sagen, wenn wir ein Zimmer betreten. Aber Moan heißt guten Morgen auf Friesisch. Doch hier hob ein kleines schwarzes Buch. Ein friesisches Wörterbuch. Ist mein Wagen wieder zurück und unbeschädigt. Ihr Wagen ist großartig. Auf dem Hinweg habe ich kaum was gesehen, weil Rebstra so schnell fuhr. Aber auf dem Rückweg habe ich die Schönheit des Eiselmeers genossen, die Spiegelung des Mondlichts und die schlafenden Wasservögel. Doch hier lächelte verträumt. Gibt's hier übrigens keinen Kofje? Kofje? Kaffee auf Friesisch. Der Kommissaris griff zum Telefon und bestellte Kaffee. Schon was rausgekriegt, Cardoso? Ich habe Chayons Auto gefunden. Im Seitenfach steckte eine Pistole, altmodischem Mauser. Es wurde nicht damit geschossen. Dechir erzählte von den Bäumen, von dem Abendmoon einer Koe und von dem vornehmen Baustil auf dem unberührten Flachland. Es ist da alles Oas. Oas? Anders. Es ist da alles anders. Die Kriminalität hält sich in Grenzen, sagt der Hofkommissaris Junker Lasius van Bormania. Auch ein großartiger Mann. Gebildet, verschlossen, aber korrekt. Er wollte wissen, was wir da überhaupt zu suchen hätten. Nicht etwa, dass wir nicht willkommen wären. Man wies uns das Haus eines Adjutanten zu, der in Vakanzie war. Doch hier lächelte wieder verträumt. Vakanzie heißt Urlaub. Also weißt du eigentlich noch gar nichts? Ich leite die Ermittlung nicht. Wie verhält sich das nun mit den Schafen? Das war also doofes Geschäft. Wenn Sie mich in meiner Funktion als Außenstehender fragen, ich laufe ja nur so nebenher mit und dann hört man schon was. Der Kommissaris nickte ungeduldig. Schafe werden schwarz gehandelt, Rinder weniger. Die schwarz-weißen Flecken können beschrieben werden. Und die Kühe stecken dann im Computer. So, so. Chayun kaufte seine Schafe also schwarz und verkaufte sie in die Türkei. Oder nach Nordafrika? Gegen Bar. Im Osterdock liegen Schiffe. Man treibt 1000 Schafe auf ein Schiff. Wie viel kostet ein Schaf? 300 Gulden. Zusammen also 300.000. Aber dieser Marokkaner bezahlt nicht. Chayun wird wütend, der Marokkaner wird noch viel wütender. Bums. Ich weiß nicht, ich mache ja nicht mit. Wenn ich nur ein Foto von diesem Chayun hätte, dann könnte ich damit die Gegend abklappern. Mach das. Der Chirs alter Volkswagen war noch einmal notdürftig zusammengeflickt worden und der Brigadier fuhr gleich wieder nach Friesland zurück. In Leuwarden fand er das Haus, in dem man Krebstra und ihn untergebracht hatte. Ein friesischer Krebstra öffnete ihm. Bist du es wirklich? Krebstra trug ein Schifferhemd, das sich den Rundungen seines Bauches anpasste. Um den Hals hatte er ein rotes Taschentuch gebunden und auf dem Kopf saß eine flache Bauernmütze. Wie findest du mich? Komisch. Trier lief von einem Zimmer ins andere. Zu viel Rosentapeten. Aber immerhin sehr entgegenkommen, von Adjutant Oppenhäusen uns hier logieren zu lassen. Die sind ins Sommerhaus umgezogen. Der Adjutant war krank. Was hat er denn? Na, irgendwas mit seinem Gesicht. Und die Möbel gefallen mir auch nicht. Später machte der Chir eine Dose Erbsensuppe warm. Unterwegs habe ich den Auspuff verloren. Aber alles hat sich gewendet. Krebstra löffelte seine Suppe. Wachtmeister Hilarius. Erinnerst du dich? Hilkje Hilarius. Die kam und wir fuhren zu ihrem Vater nach Tjum. Tjum. Tjum, tjum, tjum. Tjum. Ihr Vater hat eine Werkstatt. Der Auspuff ist wieder unterm Wagen. Der Chir versank in lüsterne Gedanken. Heute Abend holt sie mich ab. Und wir gehen in ein Bierhaus. Es klingelte. Draußen steht ein Streifenwagen. Hülkje hat sich über dich beschwert. Doch hier öffnete. Nett, Sie wiederzusehen. Guten Tag, mein Herr. Wir sind also zusammen in der Fremde, aber diesmal ist es meine Heimat. Schließlich wurde ich in Chure geboren. Das Leben ist herrlich, mein Herr. Was sagen Sie? Dass das Leben herrlich ist. Was dich hier sagt, sollten Sie am besten gar nicht beachten. Wo haben Sie Ihren Wagen, mein Herr? Ich habe mich hoffnungslos verfahren. Die Polizisten haben mich schließlich hierher gebracht. Wissen Sie noch, wo Ihr Wagen steht? Der Kommissar fummelte in seinen Taschen herum. Ich glaube, die Straße hieß bei der Pit. Gibt's sowas? Mit den Straßennamen hier kennen sich wohl bloß die Eingeborenen aus. Wir kommen schon dahinter. Was haben Sie über Dove Serjun ermittelt? Ich und Leutnant Sedema aus Dingjum vertreten eine bestimmte Ansicht. Es handelt sich um Schafe. Schwarz gehandelte Schafe. Chayun kaufte sie auf, aber es gab noch andere Interessenten. Chayun verdarb ihnen das Geschäft. Er sorgte dafür, dass die Käufer, diese Türken oder Marokkaner, nicht erschienen. Und dann stand so eine Herde blökend am Quai. Da konnte sie natürlich nicht lange stehen bleiben und Chayun kaufte sie für ein Appel und ein Ei. Und lieferte dann an dieselben plötzlich wieder aufgetauchten Abnehmer. Genau, Minher. Der Mann mit dem Monopol. Und Frau Chayun? Krebstra streichelte seinen blau gestreiften Bauch. Warum haben Sie sich eigentlich verkleidet? Mem Chayun gehörte mal zum Widerstand. Das habe ich von Leutnant Sedema gehört. Die deutschen Besatzer verwendeten die Mauser. Passt genau wie die Faust aufs Auge. Mich geht die Sache ja nichts an, aber Mem Chayun, so eine nette Frau. Und dann noch auf so abscheuliche Weise. Wo war sie in jener Nacht? Leutnant Sedema wollte das ermitteln. Wie sich herausstellte, war Mem Chayun in jener Nacht tatsächlich in Amsterdam gewesen, bei ihrer Schwester, und am Morgen nach dem Mord war sie zurückgekommen. Güske Sedema sagt, Chayun hatte seiner Frau verboten zu reisen, aber wenn er selber fort war, fuhr sie manchmal heimlich weg. Krebstra fuhr mit dem Kommissaris los, um dessen Wagen zu suchen. Müsst ihr euch denn wirklich mit diesem Wrack behelfen? Fordert einen neuen Wagen an, die Sache wäre nur genehmigt. Ich will gern mit dem Brigadier darüber reden, aber das Auto ist eben seine alte Liebe und die rostet bekanntlich. Der Volkswagen holperte über einen langen Damm. Es muss doch so eine Art Ringstraße sein, weiß der Teufel. Ein Deich, der sich um die ganze Stadt herumzieht, gar nicht zu verfehlen. Die Verkehrsschilder zeigten nach Groningen. Falsche Richtung. Schade, dass ich den Funk nicht benutzen kann. Er ist noch auf Amsterdam eingestellt. Krebstra fuhr über den Mittelstreifen. Richtung Amsterdam, schon besser. Ich habe meine Orientierung wieder. Sie schlängelten sich über Nebenstraßen und genossen gemeinsam das Panorama. Dingjum. Dingjum, na sowas. Aber hier kenne ich mich aus. Das ist das Haus von Leutnant Sedema. Giske Sedema stand im Vorgarten unter den Kastanien. Krebstra stellte vor. Guten Tag, ne Frau Sedema. Giskes lange Wimpern zitterten nervös. Sie kommen ungelegen. Ich habe Probleme. Ist Ihr Gatte nicht zu Hause? Er hat meine Pillen geschluckt und eine ganze Flasche Schnaps getrunken. Jetzt heult er sich bei der Nachbarin aus. Ist allein. Ihr Mann fährt zur See. Von mir aus. Gestern schien doch alles in Ordnung. Aber jetzt ist alles anders. Sie gingen gemeinsam ins Haus. Ich hab damit begonnen. Daran gibt es gar keinen Zweifel. Ich weiß auch, wie das heute zugeht. Ich hab das ganz einfach gemacht. Wundervolle alte Möbel. Aus dem vorigen Jahrhundert. Wie mein Mann auch. Giske weinte. Arne ist Therapeut. So ein richtiger mit Diplom. Er arbeitet für die Gemeinde und für die Kirche. Er sollte mir helfen. Ich war mit den Nerven völlig am Ende. Und der ging mit Ihnen ins Bett? Nein, ich mit ihm. Es war auch nicht im Bett, das ist doch Sjords Bett. Da habe ich es gemacht. Krebstra folgte verwundert der Richtung von Giskes Zeigefinger. Im Schrank? Ja, auf einem Brett. Das ist breit genug. Man kann drauf sitzen und sich hinten anlehnen. Guten Abend. Leutnant Sidema stand schwankend in der offenen Tür und konnte sich gerade noch festhalten. Du bist Dun, Sjord. Ja. Dun und Dom. Außerdem habe ich Unrecht getan, Giske. Hm? Aber ahne noch viel mehr, du. Dieser geile Hecht muss auswandern. Nach Holland. So einer hat hier nichts verloren. Der Leutnant klammerte sich an den Griff des Schranks. Es ist nun einmal passiert. Auf diesem Brett. In Gottes Namen. Er versetzte dem Brett im Schrank einen Tritt, zog es heraus und zerbrach es auf seinem Knie. Endlich saßen Krebstra und der Kommissaris wieder in dem alten Volkswagen. Fahren Sie zurück nach Löwarden. Wir haben schon viel zu viel Zeit verloren. Ich werde zügig fahren. Der Kommissaris dachte nach. Tjum. Diese Giske, die konnte dem Duwe doch auch nicht leiden. Tjum marum. Ist marum nicht das lateinische Wort für Meer? Dann sind wir bald da. Wenn, Adjutant. Die Römer waren auch schon hier. Die wollten auch zu hohe Steuern eintreiben. Vorsicht, der Deich ist sehr schmal. De Rier lag auf der Couch und träumte von einer Frau, die ihren Mann in einem Fass Farbe ertränkte. Das Telefon weckte ihn. Wir sind vom Deich runtergerutscht, unter Nimbas. Wo seid ihr? Zwischen Tjum und Tjumarum, also unter Nimbas. Gleich darauf klingelte zum zweiten Mal das Telefon. Ich bin's, Cardoso. Na, was gibt's? Habt ihr jetzt ein Foto von Dove Chayun? Habe ich ganz vergessen zu sagen. Ohne Foto kann ich nichts machen. Soll ich kommen und mir eins holen? Und wie? Den Wagen hat Krebstra, ist mit dem Kommissaris unterwegs. Die Kollegen von der Verkehrspolizei suchen sie gerade zwischen Tjum und Tjumarum. Ist das bei Dingium? Es klingelte zum dritten Mal, aber es war die Haustür. Guten Abend, mein Fräulein. Hoi. Ich passe hier nur auf das Haus auf. Ich bin's, Hilkje. Hast du unsere Verabredung vergessen? Hoi, endlich ist das Leder runter. Hau halig ist es Lippen. Hilkje hatte einen neuen, orangefarbenen Kleinwagen. Die Kneipe schließt zwar um 1 Uhr, aber für Leute wie uns gilt die Polizeistunde nicht. Hilkje deutete auf ein Eckhaus, das auf zwei Seiten von einer Gracht umschlossen wurde. Da ist so eine Art von Sexclub. Der ist bis 4 geöffnet. Unten verkaufen sie Hasch und oben Heroin. Und das ist erlaubt? Die Ortspolizei unternimmt nichts dagegen, um die Sache besser beobachten zu können. Sonst verlieren wir die Übersicht über die Unterwelt. Cardoso lief über die Aude Schanz in Richtung Osterdock. Der Tatort übt auf den Kriminalbeamten eine magische Anziehungskraft aus. Cardoso ging am Ufer entlang und fand einen Besenstiel, mit dem er in dem Abfall stocherte, der auf dem Wasser trieb. Ach, der Kollege Cardoso. Tag Karate, Tag Ketchup. Du suchst wohl noch eine Friesenleiche. Die beiden Uniformierten halfen beim Suchen. Gehen wir erst mal etwas essen, gleich hier am Kai. Wohop wollte gerade schließen, aber für Gäste von der Polizei hielt er das Lokal noch eine Zeit lang geöffnet. Ist Wohop denn in Ordnung? Na, der hat doch sein Restaurant. Und seine Papiere? Ach, was Papiere. Ein Mann trat ein. Über seinem ausgebeulten Anzug hatte er ein rotes, rundes Gesicht. Hoi. Hoi? Das ist Friesisch. Und was macht der Mann hier? Adjutant Oppenhäusen von der Fremdenpolizei. Der hält die Ausfallstraßen nach Norden hermetisch geschlossen. Weil er sie dort lieber nicht haben will, hält er sie eben hier. Und da habt ihr nichts dagegen? Was sollen wir dagegen haben? Wenn wir uns mit den Chinesen freundlich unterhalten, dann steht das am nächsten Tag in der Zeitung. Korruption heißt es dann. Die Chinesen verstehen unseren Papierkram nicht. Jemand muss ihnen dabei helfen. Und das macht jetzt der Adjutant von außerhalb. Und der ist nicht korrupt? Was ist denn das korrupt? Hinten im Lokal steckten ein paar nervöse junge Chinesen die Köpfe zusammen. Adjutant Oppenhäusen versuchte offenbar, die Gemüter zu beruhigen. Dann kam er zu den dreien herüber an den Tisch. Herr Kollege? Er stellte sich Cardoso vor und setzte sich. Ihr Jungs sind in Ordnung. Hinten im Lokal lächelten die Chinesen in fernöstlicher Undurchdringlichkeit. Wenn sie bloß nicht immer wieder ihre Aufenthaltsgenehmigung verlieren täten. Ich helfe Ihnen mit dem Papierkram. Ihr dürft sie nicht festnehmen. Die Verantwortung, die übernehme ich. Der Adjutant fragte, ob er etwas zu trinken bestellen dürfte. Wir wollten gerade gehen. Trier lief an den leeren Grachten entlang durch das schlafende Leeuwarden, über sich den nächtlichen Himmel voller funkelnder Sterne. Welche Ruhe. Er erkannte das viereckige Eckhaus wieder. Der Sexclub. Matahari stand auf einem Schild über der Tür. Eine Art Alibaba öffnete ihm. Ich wollte gerade schließen. Ist bloß noch ein einziges Mädchen im Haus. Nicht das Schönste, aber wenn Sie dringend mal müssen. Tag, Juppi. Alibaba trat einen Schritt näher. Ach nee. Sie sind es, Brigadier. Treten Sie ein? Juppi wickelte den Turban ab und ging mit Tichy an die Bar. Wirklich schön, Sie wiederzusehen. Ist in Amsterdam noch alles in Ordnung? Sie tranken Bier und redeten von den alten Zeiten. Sag mal, Juppi, wird hier auch Heroin verkauft? Stimmt's oder etwa nicht? Ob hier Heroin verkauft wird, Juppi? Hier in Matahari. Zwei Typen kommen ab und zu her und dealen mit ganz kleinen Mengen. Krümel. Und wo kaufen die ihre Krümel? Beim Chinesen. Bei einem friesischen Chinesen? Ach wo, beim Amsterdamer Chinesen. Sie tranken noch ein Bier. Schon mal von Dove Sherjun gehört? Stand in der Zeitung. Ein Lump? Ein Kumpel von mir hat für Dove gearbeitet. Der musste Geld eintreiben, Wucherzinsen. Erzähl mal. Wusstet ihr das nicht? Brauchen Sie Bargeld, sofortige Auszahlung. Bis zu 1000 Gulden bekam man gegen 30% Zinsen. 700 wurden bar ausgezahlt und dann musste man 10 Monate lang jeweils 100 Gulden zurückzahlen. Mein Kumpel hatte zu kassieren. Wer nicht zahlte, wurde klein gemacht. Juppi brachte dich hier in seinem alten Mercedes zum Haus von Adjutant Oppenhäusen. Bekannte Adresse. Kollege von Ihnen? Kennst du ihn? Schon eine Weile her. Damals stand ein junger Chinese bei uns hinter der Bar. Und Ihr Kollege kam öfters ein Trinken. Und der Chinese hielt meinen Kollegen frei? Na, so 5-6 Cognac. Mein Kollege, was ist das eigentlich für ein Mann? Ein Wangentätschler. Hat er die Mädchen getätschelt? Nein, seine eigenen Wangen. Der nächste Morgen begann wieder mit strahlender Sonne und eine leichte Brise wehte. Krebstra nahm den alten Volkswagen und fuhr los, um Erkenntnisse zu sammeln. Ich komme schon dahinter. Ich bleibe stur bei der Stange. Hin und wieder wurde er von Fahrzeugen der Reichspolizei begleitet. Ich werde diesen friesischen Knoten schon durchmachen. Cardoso hatte sich von seinem Bruder ein Rennrad mit 14 Gängen geborgt und strampelte über den Abschlussdeich vom Eiselmeer. Ich mache alles falsch. Das Wetter war ideal und kaum Gegenwind, aber es blieb Wahnsinn, von Amsterdam nach Dingium mit dem Rad zu fahren. Bald ist es geschafft. Am Ende des Deichs sah er neben einem silbergrauen Citroën einen zierlichen älteren Herrn an der Böschung stehen. Cardoso, schön, Sie hier zu sehen. Der Kommissaris hatte sich verfahren, aber bald tauchte ein Land Rover der Reichspolizei auf. Moin. Kann ich was für Sie tun? Wir müssen nach Dingium. Können Sie das Fahrrad meines Kollegen in Ihrem Wagen unterbringen? Hilke Hilarius, ganz in schwarzem Leder, erschien auf ihrer weißen Guzzi. Wir müssen nach Dingium. Herr Bietilich? Ja, sehr. Dann werk vor you herfahren. So schnell Sie können. Mit Sirene. Ja, bitte. Hilke fuhr wie der Teufel. Haben wir es wirklich so eilig? Wenn ich schnell fahre, kann ich besser nachdenken. Cardoso berichtete ausführlich. Die Sache ist klar. Sie rasten über einen unbeschrankten Bahnübergang. Nein, nein, nein. Endlich war das Ziel erreicht. Dingium. Hilke fuhr winkend davon. Vor Dove Sherjuns Haus saß ein kahlköpfiger Herr mit fleischigen Wangen. Er blickte streng durch eine Hornbrille. Verhülst. Steuerfahndung. Es ist niemand zu Hause. Der Kommissaris zeigte seine Dienstmarke. Sie kommen Geld kassieren? So einfach ist das nicht. Wir vom Finanzamt haben kaum Machtmittel. Sie jagen, Kommissaris, wir angeln bloß. Sayun hat doch wohl seine Einkommensteuererklärung abgegeben. Verhülst grinste verbissen. Aber dann ist die Sache doch einfach. Finden Sie das Haus. Und Sayuns Auto steht bei uns in Amsterdam. Das Landhaus ist mit einer hohen Hypothek belastet. Und für den Wagen hat er einen Leasingvertrag. Der Kommissaris grinste vergnügt. Sie amüsieren sich wohl noch darüber. Sayun verdiente Unsummen mit Schwarzhandel, mit Wucherzinsen und durch Hehlerei mit gestohlenen Dingen. Verhülst deutete mit einer weit ausholenden Armbewegung in die Runde. Und wo ist das Geld geblieben? Vielleicht vergraben? Würden Sie eine Hausdurchsuchung veranlassen? Für uns ist es schwierig, die durchzusetzen. Ehrlich gesagt, ich finde unsere überhöhten Steuersätze auch zum Kotzen. Wer nicht? Denken Sie jemals über Ihre Arbeit nach? Oder machen Sie einfach, was angeordnet wird? So reden doch sonst nur Friesen. De Rier war unterwegs nach Ameland. Bei der Luftwaffe auf Ameland war Messing gestohlen worden, von einem jungen Mann mit weißblondem Haar. Dove Sherjun sollte das Messing verhökert haben. De Rier hatte den jungen Mann bald gefunden. Ich will wissen, wie die Sache mit dem Messing zusammenhängt. Ich will Sie nicht verhaften. Sie tranken ein paar Biere zusammen. Haben Sie nun an Sherjun verkauft oder nicht? Ich hab das Geld nicht annommen. Die Olgoner wollen noch mehr von mir. Das Messing, wenn man bloß die anfangen. Was wollte Sherjun denn? Das tue ich nicht. Aber Messing stehlen ist was anderes. Oh, das hat mir gar nichts beausmogt. Und ich kann mir in Högen, wenn ich ob Seerut föhr und fischen lüt Päckchen ut dat Water, was sie von Dampos mit. Und all sind dabei. Marechaussee, Reichspolizei, Marine. Was sollte denn in dem Päckchen sein? Der junge Mann zuckte die Schultern. Und woher kam das Schiff? Hat Sherjun nicht gesagt. Mem Sherjun kam nach Hause und lud den Kommissaris und Cardoso zu einer Tasse Tee und Kuchen ein. Dove war kein guter Mensch. Trotzdem wird er mir fehlen. Der Kommissaris betrachtete das Bündel Sonnenstrahlen, das auf Mem Sherjuns silbergraues Haar fiel. Nachdem ich jetzt Doves Geld habe. Geld? Gold. Das liegt hier irgendwo. In der Nacht, in der Ihr Mann ermordet wurde, da waren Sie auch in Amsterdam? Aber ich habe bestimmt nicht auf Dove geschossen. Cardoso schaute sich um. Auf einem Regal standen schöne alte Bücher. Bibeln und Gebetbücher. Die stammen noch von meinen Amelander Vorfahren. Cardoso nahm ein Buch aus dem Regal. Aha. Aha. Aha. Was wir nicht schon alles in Büchern gefunden haben. Mem öffnete ein Buch. Pfui. Dove hat große Löcher in die Seiten geschnitten. Mem nahm die Goldplatten heraus und legte sie auf einen Haufen. Und hier ist die Buchhaltung vom Geldverleih. Aber alle Beträge sind ausgestrichen. Ich hatte ihm das verboten. Ich fand das ganz gemein. Gehorchte Ihr Mann Ihnen denn? Nachdem ich immer weggelaufen bin. Eine Haushälterin wäre für Dove viel zu teuer geworden. Es klingelte und Cardoso schaute zum Fenster hinaus. Verhülst. Schnell wurden die Bücher zurückgestellt. Der Kommissaris ließ sich in einen tiefen Sessel sinken. Kommen Sie mit Ihren Ermittlungen weiter. Der Kommissaris blickte stur geradeaus, ohne zu antworten. Frau Sherjun, Ihr Gatte hat Millionen verdient, aber nie auch nur einen Cent Steuern gezahlt. Das ist strafbar. Hier wurde ein Mord verübt. Und Sie laufen uns überall im Weg herum. Wie wäre es, wenn Sie jetzt endlich mal gingen? Gleich darauf knirschte der Kies unter den Reifen von Verhülst wegfahrendem Wagen. Wo ist denn das Gold geblieben? Ich hab drauf gesessen. Wenn Sie es beschlagnahmen. Nein, Mefrau. Bringen Sie es lieber in Sicherheit. Aber warten Sie, bis dieser Teil meiner Ermittlungen abgeschlossen ist. Das wäre korrekter. Und Sie sollten sich jetzt mal mit dem Mörder unterhalten. Ja, werde ich tun. Am Abend ließ der Chir sich von Hilke zu Frau Oppenhäusen in das Sommerhaus fahren. Es war eine bessere Gartenlaube und bestand fast ganz aus Spanplatten. Mi Mann ist nicht dur. Frau Oppenhäusens Kleid hatte dasselbe Rosenmuster wie die Tapeten. Mein Mann hat Urlaub. Aber was heißt das schon? Der arbeitet doch immer. Frau Oppenhäusen war eine einzige kitschige gedruckte Rose. Kommt Ihr Mann nie hierher? Wenn er Schmerzen hat, dann kommt er zu mir. Was fehlt Ihrem Mann denn? Trigeminusneuralgie. Das sind Nervenschmerzen im Gesicht. Dagegen lässt sich nichts machen. Aber manchmal hat er auch keine Schmerzen. Der Kommissaris saß mit dem Hofkommissaris Lasius van Burmania zusammen im Gespräch und das Bier schäumte bereits. Auf Friesland, wie schön ist diese Provinz. Ich bezeichne es als teils Tat. Der Kommissaris zündete sich eine Zigarre an. Morgen ist es soweit. Der Kommissaris blickte in weite Fernen. Es handelt sich um Adjutant Oppenhäusen. Der Kollege, der so nett war, meine Kollegen in seinem Haus wohnen zu lassen? Eine Seele von einem Menschen. Aber so geht es einfach nicht weiter. Der Adjutant bearbeitet auch Ausländerangelegenheiten. Eine neue Runde wurde bestellt. Ich weiß auch nicht, was der an den Chinesen gefressen hat. Der Kommissaris blies Asche von seinem Ärmel. Aber das ist noch lange kein Grund, illegal eingewanderten Chinesen zu einer Aufenthaltsgenehmigung zu verhelfen. Adjutant Oppenhäusen nimmt morgen seinen endgültigen Abschied. Am nächsten Nachmittag erschien der Kommissaris wieder in Leeuwarden und lud Krebstra, De Gier und Cardoso zum chinesischen Essen ein. Prost. Wer hat's denn nun getan? Ich will jetzt essen. Die Ermittlungen sind doch abgeschlossen, mein Herr. Tatsächlich? Der Chir hat wieder heimlich was ausgekundschaftet. Den Verdacht hatte ich schon von Anfang an. Nach dem Essen tranken sie einen Verdauungsschnaps. So, ich muss jetzt weg. Sie müssen über Dokkum fahren, dann Britzum, Metzlavier und E. Was sagt der Brigadier? Der Brigadier sagt Kinderreime auf in friesischer Sprache. Wenn du den Weg so gut kennst, der Chir, wo fahr mich hin? Der silbergraue Citroën glitt über die Deiche und in den Bäumen schimmerte das letzte Licht der Sonne. Für mich kommt es nur darauf an, den Täter zu fassen und dann knöpfen wir uns den nächsten Fall vor. Dieser Täter ist nicht zu fassen. Das wissen Sie besser als ich. Wieso sollte Adjutant Oppenhäusen nicht zu fassen sein? De Gier erzählte. Dunkelheit legte sich über die vorbeiflitzende Landschaft. Wie reich ist der Adjutant? Er ist nicht reich. Sie werden es gleich selber sehen. Adjutant Oppenhäusen hat nie Geld angenommen. Nicht mal irgendwelche Gegenleistungen. Aber manchmal hat er keine Schmerzen mehr. Daraus lässt sich schließen, dass er Heroin nahm. Neuralgische Schmerzen sind teuflisch und Heroin hilft gegen Schmerzen. Als Gegenleistung besorgte er Aufenthaltsgenehmigungen. Er hätte sich besser eine Kugel in den Kopf gejagt. Vor 20 Jahren hätte ich noch genauso geredet. Aber wie kommen Sie auf eine Verbindung mit dem Fall Seryun? Die Türkei. Aus der Türkei kommt Heroin. Die Chinesen haben einen riesigen Bedarf an Heroin. Wenn sie es nicht aus Singapur oder Hongkong kriegen, können sie es bei Türken kaufen. Dieser Wo Hop ist wahrscheinlich einer der Bandenchefs. Der Kommissaris zündete sich eine Zigarre an. Auch nicht gesund. Man wird davon genauso abhängig wie von Heroin. Aber man kann sich das Zeug überall kaufen. Und dabei sogar 70 Jahre alt werden. Und weiter? Wenn man nun Schafe in die Türkei verkauft, weshalb sollte man sich nicht in Heroin auszahlen lassen? Seryun wollte auf eigene Rechnung Heroin reinschmuggeln. Die ersten Partien muss er Wo Hop noch geliefert haben, aber Seryun wollte mehr. Ich vermute, dass Oppenhäusen von den Chinesen unter Druck gesetzt worden ist. Wo Hop zwang Oppenhäusen, mit Seryun abzurechnen. Frau Oppenhäusen öffnete ihnen die Tür. Sie wollen meinen Mann sprechen? Der hat furchtbare Schmerzen. Und es ist schon spät. Adjutant Oppenhäusen kam die Treppe herunter. Lordmann, der Herrn und Kollegen. Sie setzten sich gemeinsam an einen Tisch. Haben Sie Schmerzen? Ein Augenblick geiter noch. Ich darf mir eine Arznei kriegen. Meine Mutter mit sparsam umgehen. Ich weiß, welche Arznei Sie nehmen. Sag nix. Sei still. Halt deinen Mund. Ihr Gatte kann ruhig frei sprechen, eine Frau. Ich werde keine Anzeige erstatten. Frau Oppenhäusen begann zu weinen. Sie waren es doch. Mit Duwe? Meint Sie das? Ja. Haben Sie Ihre Dienstpistole benutzt? Anhorn, ich hatte dumm. Das wäre doch wohl egal. Ich habe die Protokolle lesen. Die Kugel habt sie nicht gefunden. Ich wüsste nicht, wo man den beweiskräftigen Anklage formulieren können. Und Sie haben die Leiche auch selber verbrannt? Ich habe Duwe nicht persönlich kannt. Sonst hat das nicht tun können. Adjutant Oppenhäusen hielt sich mit beiden Händen das Gesicht. Ich kenne in Amsterdam einen Arzt, der sich auf Ihr Leiden spezialisiert hat. Ich wäre wie so vielen Spezialisten. Wenn Epin kommt, dann drehe ich durch. Ich schluck alles, was ich in den Finger kriege. Mein Blutsheroin hält wirklich. Leider kriegst du das nirgends auf Rezept. Der Kommissaris schrieb den Namen des Arztes auf einen Zettel. Sie wollen sich nicht doch einmal mit dem Staatsanwalt unterhalten? Und wenn ich da donde, Beweise gibt das nicht. Keine Spur. Keine Zeugen. Wo Hopp, deit nicht snacken. Hopp ist also der Hauptübeltäter. Aber den kann keiner packen. Der Kommissaris erhob sich. Und gehen Sie mal zu diesem Arzt. Man kann ja nie wissen. Danke, Ogminia. Aber Sie werden auch wirklich nichts unternehmen. Das war nur ein Freundschaftsbesuch. Das Jahr ging hin, es schneite. Der Kommissaris und der Chir schauten zum Fenster hinaus. So geht's den ganzen Winter. Frieren, tauen, Matsch. Erinnern Sie sich noch an Hülkje? Sie hat mich am Wochenende besucht und erzählte von Adjutant Oppenhäusen. Sie hatten ihm doch einen Arzt empfohlen. Der Kommissaris rieb sich das Bein. Es stellte sich heraus, dass der Adjutant an einer verschleppten Kieferentzündung litt. Nach der Behandlung hörten die Schmerzen auf. Das freut mich für ihn. Der Chir schwieg. Was gibt's denn jetzt schon wieder? Der Chir kratzte sich am Gesäß. Ich weiß genau, was Sie denken. Sie gönnen diesem armen Kerl seine Strafe und jetzt hat er nicht mal mehr Schmerzen. Aber wenn wir uns alle darüber einig sind, dass man keinen Mord begehen darf? Adjutant Oppenhäusen hatte recht, als er sagte, dass man in seinem Fall keine stichhaltigen Argumente für eine Anklage hätte. Und wie geht die Sache aus? Schlecht. Und was sieht denn unser Adjutant, wenn er morgens seine schmerzlosen Wangen rasiert? Ein Mörder. Es wurde wieder Frühling. Der Chir schaute zum Fenster hinaus auf die knospenden Ulmen. Frühling. Kaum zu glauben. Der Winter ist vorbei. Bald ist der Frühling auch wieder vorbei. Krebstra blätterte in der Protokollmappe. Mit Hopp ist es auch vorbei. Hast du diesen Bericht gelesen? Hopp, Gwo, geboren in Singapur, wurde leblos auf dem Bürgersteig der Prinz-Henry-Karte aufgefunden. 6 Kugeln in der Brust, Kaliber 0,22. Nach Zeugenaussagen hatten sich dem Opfer 2 junge Männer, offenbar chinesischer Herkunft, gekleidet in Sporthemden und mit Mützen genähert. Profis, schießen, ruhig weitergehen um die Ecke und fort. Die finden wir nie. Cardoso platzte mit der Zeitung herein. Tödlicher Unfall in Friesland, Kollegen. Krebster riss ihm die Zeitung aus der Hand. Adjutant Sieber Oppenhäuse, vorübergehend vom Dienst suspendiert. Na ja, das ist er. Verunglückte gestern tödlich. Wie ist das denn passiert? Vom Dach gestürzt. Er wollte es neu decken. Was glaubt ihr denn, was es sonst gewesen sei? Sie hörten Rattenfang oder die Sache der Friesen. Kriminalhörspiel von Peter Micheladiges nach dem Roman von Jan-Willem van der Wetering. Die Personen und ihre Sprecher waren Erzähler Hans-Peter Hallwachs, Kommissaris Wolfgang Büttner, Rebstra Charles Wirz, De Chir Matthias Ponier, Cardoso Andreas Mannkopf, ferner Friedrich von Bülow, Dieter Eppler, Edgar Hoppe, Simon Rühack, Michael Thomas, Annette Uhlen, Elisabeth Wiedemann, Jutta Wirschatz und viele andere. Ton Udo Schuster, Schnitt Christiane Köhler, Aufnahmeleitung Johannes Hertel, Regie Peter Michel-Leidiges. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk aus dem Jahre 1988.